Pak Bongju, Vorsitzender des Kabinetts der TVJK, besichtigte das Vereinigte Eisenhüttenwerk Fanghe. Dabei ermutigte er die Arbeiter, die bei der Produktion von Eisen und Stahl große Leistungen vollbringen. Auf einer Beratung im Werk wurde es besprochen, dass die Metallindustrie im Kampf für die Erreichung der strategischen Ziele der Wirtschaft das Banner hochhalten soll und dass man durch die aktive Einführung der fortgeschrittenen Technik die Eisenproduktionskosten senken und die Produktionsprozesse, die sich auf einheimische Rohstoffe und Techniken stützen, in normalen Betrieb setzen soll. Dann wurden die Maßnahmen dazu getroffen, dass die benachbarten Einheiten die Roh- und Brennstoffe für die Eisen- und Stahlproduktion im Vereinigten Eisenhüttenwerk Fanghe ausreichend zur Verfügung stellen sollen. Zuvor berief der Regierungschef im koreanischen Rotkreuz-Krankenhaus eine Beratung der Mitarbeiter des Gesundheitswesens und der benachbarten Einheiten ein. Er betonte, dass alle Mitarbeiter getreu dem erhabenen Vorhaben der Partei der Arbeit Koreas für Gewichtlegung auf das Volk, Achtung des Volkes und Liebe zum Volk die wahren Diener werden sollten, die dem Volk aufopferungsvoll dienen. Danach wurden die Maßnahmen zur Festigung der materiell-technischen Grundlage der Krankenhäuser ergriffen.